Zeit was los, im Dorf ist da der Hof. Hui-ei-ri-ra-ho, ich muss in die Stadt. Mit dem Auto wollt ich fahren, und jetzt liegt's halt im Grab. Hui-ei-ri-ra-ho, wie geht mir da hin? Also, mega Mann, das gibt's nur in der Stadt. Mit hohen Stickeln, kein Bewahr, mir im Rock. Hui-ei-ri-ra-ho, wo find ich sie? Mein Mitzi, Mausi, Susi, Hora, Rei, die. Ja, geh mal Madler schauen, ja, geh mal Madler schauen. Oh je, ich brauch mein Mangerie. Möcht welche Hasen sehen, die mir den Kopf verdrehen. Hui, ei, du brauch ich Marie. Ja, geh mal Madler schauen, ja, geh mal Madler schauen. Hui, ei, schau die Puppen, hui-ei, ja ho, und ich mittendrin. Das Glück ist nimmer weit, bald bin ich schon zu zweit. Hui-ei, ja ho, ja da ist was los. Bei solchen Oberleuten komm ich um den Verstand. Von allen Seiten Glockenleiten hör ich schon. Hui-ei, ja ho, ein will ich sie. Mein Mitzi, Mausi, Susi, Horare, die. Ja, geh mal Madler schau. Ja, geh mal Madler schauen. Oh je, yeah, ich brauch mal Mangerie. Möcht welche Hasen sehen, die mir den Kopf verdrehen. Oh je, yeah, du brauch ich Marie. Ja, geh mal Madler schauen. Ja, geh mal Madler schauen. Heimatmelodie. Die Nachrichten. Es ist 16 Uhr. Im Studio Clemens Kurt.